hinterm Dorfe steht ein Leiermann. Und mit starren Fingern dreht was er kann. Barfuß auf dem Eise wankt hin und her. Und sein kleiner Teller bleibt ihm immer leer. Und sein kleiner Teller bleibt ihm immer leer. Keiner mag ihn hören, keiner sieht ihn an. Und die Hunde knurren um den alten Mann. Und lässt es gehen, alles wie es will. Dreht und seine Leier steht ihm nimmer still. Dreht und seine Leier steht ihm nimmer still. Soll ich mit dir gehen? Willst du meine Lieder, deine Leiden?